Moin Moin und herzlich willkommen zu Minitalk, dem Format, in dem wir die freshesten Artists aus der ganzen Welt für euch ans Mikrofon holen. Heute haben wir zu Gast Dominik Sonders und er wird uns etwas über sein Projekt Sidetrack Walker erzählen. Dominik, Moin Moin, es freut mich, dass du gekommen bist. Wie geht es dir eigentlich? Ja, mir geht's gut. Den Umständen entsprechend kann ich nicht klagen. Ich glaube, da haben viele andere zurzeit deutlich härter mit der Krise zu kämpfen als ich. Hast du auf jeden Fall recht. Worum geht es in deinem Projekt Sidetrack Walker? Also Sidetrack Walker ist ein Solo-Projekt, das ich vor einigen Jahren ins Leben gerufen habe, weil ich das Gefühl hatte, noch viele unverwirklichte Ideen zu haben, die in meinen anderen Projekten einfach keinen Raum gefunden haben. Und mein oberstes Ziel bei Sidetrack Walker, wie auch all meinen anderen Musikprojekten, ist immer schonungslose, emotionale Authentizität. Also authentisch sein scheint dir sehr wichtig zu sein. Wie würdest du denn deine authentische Musik beschreiben? Ich würde meine Musik beschreiben als sehr emotional, ehrlich und auch zerbrechlich. Ich versuche eben, ja, so authentisch wie möglich einfach das wiederzugeben, was mich inspiriert. Und hoffentlich damit auch Menschen zu berühren, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Im Laufe deiner Karriere warst du ja schon in vielen Bands. Wie ist aktuell die Lage und welche Erfahrungen hast du gesammelt? Also so viele Bandprojekte, wie es vielleicht scheint, hatte ich tatsächlich noch gar nicht. Ich komme aus einer Kleinstadt im Münsterland, wo es einfach keine richtige Kultur, geschweige denn Independent-Musikszene gibt. Daher habe ich damals schon hauptsächlich auf eigene Faust Musik gemacht. Ich habe dann aber 2014 hier in Kiel die Band Memoirs gegründet und wir sind hier lokal und regional auch ein paar Mal aufgetreten. Das war eine coole Sache, ist dann aber irgendwann auseinandergegangen, weil bei den anderen Leuten einfach die Prioritäten sich verschoben haben, aber wir sind immer noch befreundet tatsächlich und daraus ist dann Sidetrack Walker irgendwann auch quasi als so eine Art Nebenprojekt ursprünglich entstanden. Und parallel hatte ich später noch eine Metalband. Da versuchen wir gerade noch unser Material so ein bisschen zusammenzuhalten und aufzunehmen, aber das ist auch recht schwierig gewesen, dort dauerhaft ein festes Line-up aufrechtzuerhalten. Für diejenigen, die jetzt mit deiner Person wirklich nicht so sehr vertraut sind, könntest du noch einmal den Namen der Metalband nennen? Die Metalband heißt Apostata, aber dazu findet man tatsächlich auch noch nichts im Internet. Also seid noch in der Findungsphase, könnte man das so sagen? Ich bin gar nicht sicher, ob es uns streng genommen überhaupt noch gibt, ehrlich gesagt. Denn es gab einfach auch da relativ viele Line-Up-Wechsel und letzten Endes ist dann auch unser Drummer weggezogen und wir versuchen jetzt gerade über die Entfernung noch die bestehenden Song-Arrangements aufs Band zu bannen sozusagen. Derzeitig bist du ja als Künstler independent unterwegs, also ohne großes Label hinter deinem Rücken. War das eine bewusste Entscheidung? Halb-halb würde ich sagen. Ich habe ursprünglich tatsächlich versucht, Labels zu finden für das letzte Album Come What May. Ich wusste, dass das schwierig wird, ein Label zu finden als totaler Newcomer. Ich wusste aber nicht, dass es so schwierig wird. Und irgendwann habe ich einfach festgestellt, dass es absolute Zeitverschwendung ist, Monate um Monate zu warten, bis sich mal Labels melden, die vielleicht Interesse haben könnten. Und währenddessen liegt die Musik halt fertig da und keiner kann sie hören. Deshalb bin ich dann irgendwann dazu übergegangen, das einfach auf eigene Faust zu machen, was natürlich auch sehr viele zusätzliche Aufgaben mit sich bringt. Welche Aufgaben fallen da konkret an? Da machst du ein sehr großes Fass auf tatsächlich. Ich kann nur versuchen, das in ein paar Schlagwörtern zusammenzufassen. Im Grunde musst du halt Label und Künstler und Marketing-Spezialist und irgendwie Gig-Agentur und alles in einem sein. Du musst halt irgendwie dich um Networking kümmern, du musst dich um Social-Media-Marketing kümmern, du musst dich um die GEMA-Anmeldung kümmern, damit du eine Genehmigung hast, eine CD pressen zu lassen. Und muss sich gegebenenfalls um einen Labelcode kümmern, wenn sowas denn für dich wichtig ist. Es gibt so viel zu beachten und das hat mich eine Zeit lang wirklich auch ein bisschen belastet, muss ich sagen, weil da immer wieder neue Details auftauchen, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Und ich habe einfach festgestellt, es hat schon seinen Grund, warum es Leute gibt, die sowas hauptberuflich machen, also Labels oder Agenturen oder dergleichen, und das alles in Personalunion zu machen, führt auf Dauer leider dazu, dass nur noch wenig Zeit für die eigentliche Musik bleibt. Kann ich eigentlich keinem empfehlen, streng genommen. Es ist also mehr Arbeit, als man auf den ersten Blick denken mag. Aber auf der anderen Seite bietet dir auch die Unabhängigkeit viele künstlerische Freiheiten. So hast du beispielsweise am 24. März einen Großteil deiner Diskografie kostenlos ins Netz gestellt auf der Plattform Bandcamp. Warum hast du dich eigentlich dafür entschieden? Ich habe tatsächlich eine kurze Zeit überlegt, soll ich mein Album jetzt überhaupt veröffentlichen oder sind die Leute zurzeit vielleicht gar nicht offen für Musik? Und ich habe auch eine Umfrage unter meinen Facebook-Freunden gestartet und da haben eigentlich alle gesagt, gerade jetzt die Musik veröffentlichen, weil gerade jetzt sitzen die Leute zu Hause und brauchen Input und können nicht zu Konzerten gehen, können nicht ins Theater gehen. Und letzten Endes habe ich mir gedacht, ja, das ist halt auch Musik fürs Herz und Musik, die bewegen soll, wie du richtig sagst. Und gerade dieser Input fehlt eben den Leuten zurzeit auch. Und viele sind ja momentan auch in wirtschaftlicher Not, weil sie nicht auf die normale Art arbeiten können. Gerade auch vielleicht andere Musiker beispielsweise, die nicht auftreten können. Und ich dachte mir, ich werde da sowieso nicht reich von. Lass die Leute doch einfach die Musik runterladen und in dem Moment da einfach ein bisschen Freude dran haben. Einen Tag später hast du ja auch schon dein neues Album The Art of Starvation angekündigt. Auf dem Cover sieht man einen Baum und ein paar Krähen drauf. Welche Gedanken hast du dir dabei gemacht und steckt dahinter ein konkretes Konzept? Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mir gar nicht so ein ganz konkretes Konzept überlegt. Ich hatte irgendwann diese Reihe von Krähenfotos geschossen, die für mich einfach so eine gewisse Grundstimmung eingefangen haben, die ich auch auf dem Album wiederfinde. Und was sicherlich dazu passt, ist einfach, dass Krähen halt so ein Todessymbol sind und so ein Symbol für Ende und für Untergang. Und das ist eben ein Motiv, das sich auch auf dem Album durchzieht. Es geht halt sehr viel um Grenzerfahrungen und um Momente der Entbehrung, würde ich sagen. Das Album klingt ja sehr cineastisch, also an Filmmusik angelehnt. Auf der anderen Seite hatte ich auch Assoziationen mit dem Bereich Videospielmusik. Hast du schon mal überlegt, in diesen Bereichen etwas zu machen und dich dort auszutoben? Das ist lustig, weil ich erst vor kurzem auch genau diese gleiche Frage gestellt bekommen habe. Und du hast vollkommen recht, es steckt sicherlich ein Einfluss drin aus Filmmusik und Videospielmusik und ich könnte mir sehr gut vorstellen, meine Musik auch mal in so einem Kontext einzubringen oder vielleicht auch irgendwann, wenn die Kapazitäten da sind, mal Auftragsarbeiten zu machen, weil ich schon denke, dass manche von den Stücken sich für sowas gut eignen würden. Ich war auch hier in Kiel mal beim Filmemacher-Stammtisch und Game-Developer-Stammtisch, aber das ist halt auch wieder so ein Networking-Ding, das dann irgendwann hinten runterfällt, weil die Kapazitäten einfach nicht ausreichen. Aber grundsätzlich ist es etwas, das ich in der Zukunft gerne auch weiterverfolgen würde. Potenzial ist auf jeden Fall dafür da. Bei einem der Stücke hatte ich auch so ein richtig episches Boss-Feeling, so ähnlich, wenn man in Dark Souls einfach einen Bossraum betritt und dann setzen die Streicher ein und es entsteht so eine extrem dramatische Stimmung. Ja, wahrscheinlich war das Stück Worlds Collide. Das habe ich beim Game Developer Stammtisch auch angekündigt als Bossfight-Track quasi. Also kann ich gut nachvollziehen, die Assoziation. Es ist nicht so konzipiert, aber das steckt halt ein bisschen mit drin auf jeden Fall. Teilweise erinnern mich vor allem die klavierlastigen Stücke an den Künstler Snorri Hallgrímsson. Kennst du den durch Zufall? Ich habe ihn tatsächlich letztes Jahr entdeckt mit seinem Album Orbit und war davon sehr angetan. Es ist witzig, dass du gerade ihn erwähnst, weil ich überlegt habe, auch sein Album Orbit als Bandcamp-Artist-Pick mal auszuwählen. Man kann ja immer drei Alben bei Bandcamp von anderen Künstlern bewerben und das ist so ein Album, das tatsächlich mich sehr berührt hat letztes Jahr und bei dem ich auch denke, dass Fans dieses Albums meine Musik mögen könnten und umgekehrt. Das ist ein gutes Stichwort, das ist ein wirklich toller Künstler. Euch beide zeichnet ja diese Mischung aus Piano und Streichersatz aus. Früher hast du mal geschrieben, dass du dafür die Sample Library East-West verwendest. Greifst du heute auch noch auf Samples zurück? Ich mache das aktuell tatsächlich immer noch mit einer Sample Library, weil das anders einfach überhaupt nicht umsetzbar wäre. Denn wirkliche Live-Musiker für Streicharrangements zu engagieren, ist schlichtweg nicht bezahlbar für einen Independent-Künstler, zumal man eben auch noch die Studiokosten hätte und so. Ich würde natürlich sehr gerne die Sachen mit richtigen Instrumenten einspielen, aber ich wollte mich auch von dieser Unmöglichkeit nicht zurückhalten lassen, weil die Musik sonst halt ewig nicht umgesetzt werden würde und habe mir umso mehr Mühe gegeben, die Arrangements eben so organisch wie möglich wirken zu lassen und mich da wirklich auch mit verschiedenen Ausdrucksformen der Instrumente auseinanderzusetzen, um das wirklich alles ein bisschen lebendig zu gestalten. Planst du eigentlich, diese aufwendigen Stücke auch live zu performen? Und wenn ja, wie möchtest du das umsetzen? Momentan plane ich es nicht konkret, natürlich allein schon, weil es momentan ohnehin nicht sinnvoll umsetzbar wäre. Aber ich habe natürlich im Laufe der Zeit viel darüber nachgedacht. Ich habe beim letzten Album Come What May, das ja ein bisschen bandorientierter ist von der Instrumentierung her, in der Zeit lang versucht, ein Live-Line-Up tatsächlich auf die Beine zu stellen. Und wir hatten auch zwei kleine Auftritte tatsächlich in Kiel, aber das war dann unter anderem der gleiche Drummer, der auch wegen der anderen Band dann bei der anderen Band weggezogen war. Hat sich dann alles irgendwann aufgelöst. Und für die neuen Sachen könnte ich mir tatsächlich vielleicht vorstellen, irgendwann mit Backing Track aufzutreten und vielleicht mit einer Violine auf der Bühne, dass man wenigstens ein bisschen organisches Live-Feeling hat, aber dann die elektronischen Elemente vom Backing Track kommen zu lassen oder sowas. Ich hatte da lange Zeit Vorbehalte gegen, mit Backing Track aufzutreten, weil das ja streng genommen auch nicht authentisch ist. Aber irgendwann habe ich festgestellt, heute spielt jede Band mit Backing Track und eigentlich braucht man sich deswegen, glaube ich, keine Gedanken mehr zu machen. Das war vielleicht vor 20 Jahren mal irritierend, aber heute ist das, glaube ich, ziemlicher Standard. Mit Sicherheit haben sich da die Zeiten geändert. Was aber immer noch irritierend ist, ist einfach die Tatsache, dass es Bands gibt, die Instrumente vom Band laufen lassen, obwohl die Instrumente auch auf der Bühne vorhanden sind. Das ist immer eine sehr merkwürdige Situation. Bin ich ganz bei dir. Ich habe mal ein Konzert gesehen von Swallow the Sun und die haben den Refrain Frauengesang vom Band kommen lassen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das kann man nicht bringen, finde ich. Das konnte ich gar nicht ernst nehmen. Viele Künstler machen jetzt ja Streaming-Konzerte. Wäre das eigentlich auch eine Option für dich? Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht. Es ist momentan für mich einfach technisch nicht umsetzbar und ich habe auch nicht die Räumlichkeiten dafür. Wenn sich das ändern würde oder sich da eine gute Möglichkeit darbieten würde, dann wäre ich dafür grundsätzlich offen. Warum nicht? Finde ich ein ganz interessantes Konzept. Ich habe mir sowas auch selber schon angeguckt vor einiger Zeit. Kann man machen. Aber bevor man an Live-Auftreten denken kann, müssen wir erst nochmal über dein Album weiterreden. Nämlich, bisher ist es ja digital rausgekommen, aber noch nicht physisch. Ist das eine bewusste Entscheidung oder warum ist diese Diskrepanz da? Also es war einerseits eine bewusste Entscheidung, das so zu machen. Das greift wieder ein bisschen zurück auf deine Frage vom Anfang bezüglich der Corona-Krise. Ich hatte ursprünglich geplant, nach dem Mastering noch so 2-3 Monate Promophase anzuschließen, wie man das üblicherweise macht vor der Veröffentlichung. Aber habe mir dann eben auch aus dem gleichen Grund, weil die Leute jetzt eben gerade in der Isolation sitzen, gedacht, ich veröffentliche das jetzt einfach direkt bei Bandcamp. Bei Spotify und anderen Plattformen kann man das leider so nicht machen. Da braucht man halt einen festen Release-Termin. Und den habe ich dann halt für Spotify und die ganzen anderen Plattformen sowie für die CDs auch festgelegt. Allerdings gab es dann das Problem, dass ich noch eine Kleinigkeit ändern musste am CD-Layout und die bearbeitbaren Layout-Dateien in einem Printshop in Belgien liegen, der vom Corona-Shutdown betroffen ist. Dementsprechend war da halt nichts zu machen. Ich habe jetzt mit viel Mühe und Not und mit technischem Support von einem Freund das noch irgendwie gewuppt bekommen, das selber zu ändern. Und die CDs werden jetzt gepresst, sollten nächste Woche ankommen. Dann können wir uns ja auch bald auf dein Album in physischer Form freuen. Für die Pressung dieses Albums hast du ja Förderung bei der Stadt beantragt. Wie läuft sowas ab und wie kommt man dazu, dass die Stadt Kiel einen fördert? Ja, relativ einfach tatsächlich. Da war ich selber auch überrascht. Ich hatte irgendwann letztes Jahr im Herbst darüber nachgedacht, lasse ich überhaupt noch eine CD pressen? Ich will eigentlich einen physischen Tonträger haben, weil mir das echt wichtig ist. Aber es ist, wie du schon richtig sagst, halt sehr teuer. Und am Ende kriegt man sowieso kaum was davon abverkauft. Und dann fiel mir ein, es gibt doch theoretisch auch Kulturförderung. Habe ich ein bisschen rumgesucht und festgestellt, es gibt auch von der Landeshauptstadt Kiel Kulturförderung. Habe da einfach meine Mail hingeschickt, meine Situation geschildert und ein bisschen gesagt, was ich mache und gefragt, kommt das für mich in Frage? Macht das Sinn, dass ich bei euch mal einen Antrag stelle? Und dann bekam ich eine sehr freundliche Antwort mit der Info, ja, versuchen Sie das gerne, prüfen wir dann. Habe ich gemacht und ein paar Monate später hatte ich die Zusage, dass das in voller Höhe bewilligt wird. Würdest du lokalen Künstlern und Künstlerinnen empfehlen, dies auch zu tun? Würde ich absolut empfehlen. Ich meine, diese Fördertöpfe gibt es ja nicht ohne Grund und ich finde, wenn man sich professionalisieren will als Künstler und wirklich auch ein handfestes Produkt vorweisen kann, dann ist das durchaus ein Versuch wert. Also sollten sich alle Künstler und Künstlerinnen aus Kiel merken, dass die Stadt in der Tat musikalische Projekte fördert. Man muss einfach nur einen Antrag stellen. Nun, Dominik, dein Album kommt ja jetzt am 22.05., richtig? Genau, der 22. Mai ist das offizielle Veröffentlichungsdatum. Also, Boys and Girls, merkt euch den 22.05. An diesem Tag kommt das physische Album von Sidetrack Walker, The Art of Stillvation, raus. Du, Dominik, wir sind jetzt am Ende des Interviews angelangt. Hast du noch abschließende Worte für unsere Hörer und Hörerinnen? Ich finde es sehr wichtig, in diesen Zeiten nicht die Kulturszene zu vergessen. Und deshalb finde ich es auch gut, dass wir dieses Interview jetzt führen und dass ihr bereit wart, einen Beitrag zu bringen. Denn die Medien fokussieren sich halt schon sehr auf das Corona-Thema momentan und manchmal auch ein bisschen zu sehr für meinen persönlichen Geschmack. Dabei ist Kultur halt nicht nur für die Kulturschaffenden wichtig, sondern eben auch für diejenigen, die Kultur genießen wollen. Und das kann man eben nur dann weiterhin genießen, wenn man die Kulturschaffenden auch unterstützt. Also geht zu Bandcamp, kauft euch Alben, nicht nur von Sidetrack Walker, sondern von allen Künstlern, die ihr mögt. Schaut euch irgendwelche Streaming-Konzerte an, spendet über Patreon oder was auch immer es gibt, aber unterstützt die Kulturszene. Das ist mein Appell. Das ist doch mal ein stabiles Schlusswort. Dominik, vielen Dank für das Interview.